Trap, Don't Tee, das Album in den Startlöchern. Was willst du tun? Wir werden deine Mom löchern. Hey, die Bitch redet sich aus und tut auf Schein heilig. Doch sie ist mir egal, mir ist nur jeder Geldschein heilig. Punchline King, Match mir nach, du hast keine Chance gegen mich. Du willst rappen, denkst du kannst es, doch blamierst dich. Dein Girl ist nicht befriedigt, weil du es mit deinem Eifer suchst. Ich erledige das für dich, ich pack die Eifersucht. Jetzt bist du wie eine Oma, beschäftigt mit Handarbeiten. Und dein Penis sieht nur noch deine eigene Handarbeit. Lächerlicher Spaß, deine Freundin bringt mir jetzt Scheine. Und zwar wesentlich mehr Schein, ey, als die Sonne. Sie führt jetzt ein Leben wie Hollywood-Stars. Ich fahr schnelle Autos wie Pixar's Film Cars. Zeig mir jetzt einen Rapper, der es mich zu battlen wagt. Dome T, Freezy Trap, und ihr Spasten habt versagt. Kommt schon, Penner, zeig mir eine Punchline, die gelingt. Keine Chance, denn eure Fähigkeiten sind nur bedingt. Ihr wollt Erfolg, dann beginnt mal zu denken. Habt ihr Erfolg, dann könnt ihr auch einen M3 lenken. Ich glaub, wir haben jetzt etwas weiter, braucht einen Gangstoff. Haben wir gemacht und doch, bleib mal standhaft. Wie ein Schuss, du fühlst die Action in deinem Turn. So als hätte dann du Humor, möchte kein Gangster kommen zu mir. Und meinen Hedern kein Humor. Meine Skills, die haben Style, so wie frisch rasiert. Meine Beats, die sind fett wie ein Fisch paniert. Das stimmt in Scheiße, so als hätten sie dich kastriert. Es tut mir leid, der alte Wolke, das am Tisch passiert. Ich habe exakt, dass ich hoffe, dass er da nichts kapiert. Doch er ist eine und hat geschrien, was macht der Wichser hier? Tja, so jetzt dann kommen, ich kann mir das dann heimlich. Ja, so ist mein Leben, fühle es auch noch wie so neidisch. Ich bin Rapper, den ich kennen und dann ein wenig auf peinlich. Deshalb gibt's ihn aus dem Rapper, weil keiner macht so stylisch. Der Gesicht entfernen, die sind nur kleiner, kurzer Eingriff. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich gar in dein Leben einmisch. Bin davor weg, komm nie wieder, davor dabei, keiner würde sein mit deinem Karzinom. Ja, mein Sohn, das ist mein Angebot, du bist ja fast der Maßstab, laut der kleine Gnome. Doppelte Passage für die Kassaden, eine Blamage, bekomm die passende Massage. Auf mich warten, die Gage mit den Arsch, Visage, gerate in die Rage, dann rap sie Chaos für die Karabolage. Komm schon, Penner, zeig mir eine Punchline, die gelingt. Keine Chance, denn eure Fähigkeiten sind nur bedingt. Ihr wollt Erfolg, dann beginnt mal zu denken. Habt ihr Erfolg, dann könnt ihr auch einen M3 lenken. Ich glaub, wir haben jetzt etwas weiter, braucht einen Gangstoff. Haben wir gemacht und doch, bleib mal standhaft. Wie ein Schuss, du fühlst die Action in deinem Turn. So als hätte es dann Humor, möchte kein Gangster kommen zu mir. Und meinen Hedern kein Humor.